Listen. Ich hab da ein Problem. Ich weiß, euch ist das Thema unangenehm. Zu bequem für den Mensch, der auf der Straße lebt. Wo ist denn eure Hand, die ihn wieder aufhebt? Genau. Zu viele Menschen leben in der Obdachlosigkeit. Doch der Staat, der ist nicht zuständig, das geht zu weit. Ist die Zeit gekommen, dann machen sie sich Sorgen. Doch wir müssen noch warten, denn sie tun's erst morgen. Auf Atomkraft ist eure Energiepolitik. Ich krieg noch ein Hörnchen, hey, wir wohnen am Meer. Hier müssen Wind- und Wasserkraftwerke her. Genau. Was noch? Solange Atommüll locker auf der Straße fahren kann, schauen die sich keine Alternativen an. Bis dann wollen sie uns mit AKWs versorgen. Doch wir müssen noch warten, denn sie tun's erst morgen. Die Wähler von morgen bleiben besser dumm. Warum sind unsere Gehirn denn unter der Norm? Und was soll die Scheiße mit der Rechtschreibreform? Genau. Unsere Schüler saufen, kiffen, spritzen auf dem Kram. Statt offener Arme nehmen sie Drogen in Empfang. Solange es geht, wollen sie sich in der Borgen. Doch wir müssen noch warten, denn sie tun's erst morgen. Jetzt ist es soweit, dank deutscher Politik macht sich Armut breit. Nur Leid, was ihr bringt, mit Leid kennt ihr nicht. Unser Nudelgefresse fördert Übergewicht. Genau. Was noch? Wir sind fragbar, warum er mit der Frikadelle verreckt. Sie haben deine Rente in eine Welle gesteckt. Gelenkt 500 Millionen wollen sie irgendwie besorgen. Doch wir müssen auch warten, denn sie tun's erst morgen. Okay.